ohne Drachenfell. Es war einmal draußen. Im Erwachen zogen Glasfasern gen Süden, ich rutschte auf dem Vorjahreslaub hinterher, verschluckte den Frost mit klopfendem Herzen, ein unbedeutender Korvus ohne Drachenfell. Schnell jagte ich im ersten Licht deine Silben, als ich jedoch die Daten berührte, hinterließen sie Beiz auf meiner Haut. Mein Körperschatten erbleichte zu Pfützen aus Sehnsucht, deine Silben rasten wie Kometen ins All, uneinholbar für einen unbedeutenden Ritter ohne Drachenfell.